sowjetischen Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Die sowjetischen Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Die sowjetischen Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Heute nachgedacht, als die Stadt der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfen, für Deutschland gefallen ist. Die Innenstadt bot sich als ein gewaltiger Schutthaufen dar, aus dem die mächtige Ruine des Schlosses wie ein erratischer Block herausragte. Etliche Trümmerstädte hatte ich gesehen, den Untergang Königsbergs hatte ich noch miterlebt und miterlitten, und Berlins Trümmerwüste stand mir noch lebhaft vor Augen. So sahen wir dich. Und sang hast uns gehört, wie Mutter ihrem Kind in stummer Klage vom Schnee bestreut durch kalte Wintertage fremd um uns stehen, gespenstisch und zerstört. Aber nun die eigene Stadt, die Stadt meiner kulturellen, meiner künstlerischen Jugenderlebnisse und Jugendträume, derart verwüstet, ja erloschen wiederzusehen, traf mich wie ein Schocken. So sahen wir dich und hörten, wie bei deiner Türme neigen die Glocken sangen deinen Todesreiter und sahen, wie dein Angesicht erblickt. Keine Trauer, keine Tränen, nur Leere, grausame Leere. Und sahen schauerlich den Pregel schwarz an den verkohlten Pfählen vorbei an leeren Hafenstraßen schleichen und sahen wie Opferrauch am Grab die reichen Schätze gesunkener Speicher qualmen stehen. So bleich und so verstört, o Stadt, und tobt vom Kampf, durchwühlt von Leid, wir wandern fort aus den geborstenen Gassen. Doch wissen wir, die weinend dich verlassen, wenn unsere Augen dich nie wiedersehen. Wenn wir vergehen mit unserem Blut, mit unserem Hab und Gut, das noch in dir, o Mutter, leben ist. Vom Schnee bestreut, durch kalte Wintertage fremd um uns stehen, gespenstisch und zerstört.